Young Isaac, ich bin mega dope. Gib kein Fick und schreib auf Instagram mit Amber Rose, yeah. Ich bin mad as fuck, ich tu was ich mag. Ich hab ungeschützten Koitus den ganzen Tag, yeah. Bey, du weißt es, jetzt wird die ganze Nacht geknallt. Ihr Arsch ist so fett wie ein Gymnastikball, yeah. Mich interessieren nur Frauen und Rap. Alles andere ist nichts für Young Isaac. Ich tu alles für dich, Baby. Yeah, ich kriech auf allen Vieren für dich, Baby. Yeah, du kannst fucken, wen du willst, Bay. Es ist okay, ich kann fucken, wen ich will, Bay. Es ist dir, Wayne. Yeah, ich häng in der Stadt mit der Click ab. Young Isaac, ich geb kein Fake Fuck. Ich werfe dich ein im Strip Club. Du weißt, dass ich nur Augen für dich hab. Ich höre dir immer zu, Baby, du bist meine Queen. Ich kauf dir Klamotten von Gosha Rubczynski. Baby, komm mit, ich zeige dir etwas. Ich bin ein sehr geiler Rapper. Unterm Shirt von mir ist eine Heckler. Du willst in den Club, doch mein Bett find ich besser. Komm doch bitte mit, ja, komm doch bitte mit. Du bist meine Queen, komm, ich zeig dir meine Hits. Ich bin ein Frauenheld, ich bin cool und pretty. Wenn ich ficken will, fahr ich in deine City. Komm, wir kriegen an den Fingern, machen bling bling blau. Ich bin wie die Bassbande, denn ich fick die Frau. Meine Rims sind so spacey. Ficke ne Bitch namens Katie. Pin sieht